Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 2. 177 an Schiller. Herzlich froh bin ich, dass wir auch endlich diese Epoche erreicht haben und dass ich ihre ersten Laute über das achte Buch vernehme. Unendlich viel ist mir das Zeugnis wert, dass ich im Ganzen das, was meiner Natur gemäß ist, auch hier der Natur des Werks gemäß hervorgebracht habe. Ich schicke hier das siebente Buch und werde, wenn ich ihre Gesinnungen erst umständlicher weiß, mich mit Lust nochmals ans achte begeben. Etwa 8 Tage wird meine Zeit durch äußere Geschäfte aufgezehrt werden, welches auch recht ist, denn man würde zuletzt über die Märchen selbst zur Fabel. Alsdann sollen die Xenien, Cellini und der Roman den übrigen Juli in sich teilen. Ich habe beinahe ihre Lebensart erwählt und gehe auch kaum aus dem Hause. Die neuen Xenien von der würdigen, ernsten und zarten Art sind ihnen sehr glücklich geraten. Ich habe zur Komplettierung dieser Sammlung auch von meiner Seite allerlei Aussichten, wenn sich nur die Stimmung dazu findet. Es ist mir doch lieb, dass Sie Richtern gesehen haben. Seine Wahrheitsliebe und sein Wunsch, etwas in sich aufzunehmen, hat mich auch für ihn eingenommen, doch der gesellige Mensch ist eine Art von theoretischem Menschen, und wenn ich es recht bedenke, so zweifle ich, ob Richter im praktischen Sinne sich jemals uns nähern wird, ob er gleich im Theoretischen viele Anmutung zu uns zu haben scheint. Leben Sie recht wohl und lassen uns diesen Monat viel aneinander schreiben, denn das, was geschehen soll, verlangt viel Aufmunterung. Weimar, den 29. Juni 1796. G.